Heimatland. Der Karl, der Fritz und ich. Der Karl schreibt an die Annemarie, der Fritz an seine Rosmarie. Und ich schreib an dich. Der Karl schreibt an die Annemarie, der Fritz an seine Rosmarie. Und ich schreib an dich. Von Karl, von Fritz und mir. Von Karl, das ist bei Annemarie. Und das von Fritz bei Rosmarie. Und meines ist bei dir. Von Karl, das ist bei Annemarie. Und das von Fritz bei Rosmarie. Und meines ist bei dir. Brieflein an, die stolz und glücklich machen dann den Karl, den Fritz und mich. Die Sehnsucht von der Annemarie, die Küsse von der Rosmarie, das kleine Lied für mich. Die Sehnsucht von der Annemarie, die Küsse von der Rosmarie, das kleine Lied. Einst werden siegreich ein, das Team, die kampferprobten Kompanie. Der Karl, der Fritz und ich. Der Karl schreibt an die Annemarie, der Fritz an seine Rosmarie. Und ich schreib an dich. Der Karl schreibt an die Annemarie, der Fritz an seine Rosmarie. Und ich schreib an